Yo. Hier ist Jackson. Zuerst Melanie Mobs. Das schwulste Intro, mir scheißegal. Yeah. Was soll ich machen? Ich geh raus und rap aufgepeppt noch drauf und letzte Nacht blau wie S04. Und wenigstens versuche ich erst Rapster sein, aber wurde nix schwuler Shit. Jetzt entstehen Texte, wenn ich in der Schule sitz. Super nicht und dann wundern, dass er Huso ist. Ach, fickt euch, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin der Dopeste, der King, der keine Krone zeigt. Du bist out now, macht Sinn, ich mach Sinn. Und zwar ganz einfach, neuer Track out now. Hört's euch an, yep. Ist wirklich Jack, dieser Freak mit Rap. Nein, ich bin ein ganz normaler Typ, mit ganz vielen Guns mit Magazin. Das ist G und wie du das siehst, interessiert nun mal niemanden, der die nur aus dem Jura und Suran Beats. Jackson der Dog, mit Rap Gehabe, bester MC, rap gerade. Jackson der Dog, back am Mic, du siehst es hier, fresh und tight. Jackson der Dog, komm feier mich, feier this und ich feier dich nicht zurück. Yeah, yeah, denn das ist einfach nur Check, yeah. Zweiter Part gleich danach, pass auf, ich bin Gangster, oh yeah. Und zerfleisch dein Arsch, der kleine Junge, der so groß sein kann, so groß, so yo, so. Yeah, aber Wayne, Leute, es liegt am Manfisher, besucht die Seite, drückt gefällt mir und gibt Feedback. Und natürlich promote ich J-Rex, ey, Rex macht's gut. Viel Glück mit Rap, Rolle, aber das ist meins, alles geil, ich bin selbstverliebt. Jeder Song ballert rein und es geht J-A-C-K, wow. Was, das ist hart an der Grenze, ich hab Spaß am Rap, es macht einfach Laune, alles das zu battle und ich hab keinen Bock mehr auf die letzte Zeile. Jackson der Dog, mit Rap Gehabe, bester MC, rap gerade. Jackson der Dog, back am Mic, du siehst es hier, fresh und tight. Jackson der Dog, komm feier mich, feier this und ich feier dich nicht zurück. Yeah, yeah, denn das ist einfach nur Check, yeah. Jackson der Dog, mit Rap Gehabe, bester MC, rap gerade. Jackson der Dog, back am Mic, du siehst es hier, fresh und tight. Jackson der Dog, komm feier mich, feier this und ich feier dich nicht zurück. Yeah, yeah, denn das ist einfach nur Check, yeah.